auch Kinder. Wir freuen uns, dass ihr alle seid daher gekommen, für unser Spiel Petrus zu hören und zu schauen. Wie wir alle, hat auch Petrus Höhen und Tiefpunkte in seinem Leben. Er war ein Mensch wie wir, mit seinen schlechten und guten Seiten. Der Petrus ist dem Jesus von Nazareth, wo er Weihnacht ist Mensch geworden, begegnet. Für ihn hat er sein Leben eingesetzt. Manches ist ihm gelungen, manches nicht. Es ist ihm gegangen wie uns. Das Leben von Petrus hat viel zu sagen in der Weihnachtszeit. Wir glücklichen Kinder wollen heute Abend auch unsere Kameraden nicht vergessen. Die müssen hungern, die, die heute Abend kein Bett haben. Das Kinderhilfswerk DECHDESON hilft diesen Kindern. Wir wollen mithelfen. Helfen auch dir mit einer Spende in Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen. Wir singen und spielen heute Abend für euch und für unsere Mitmenschen. Wir danken euch. Thank you. zwar noch schön müde von dieser langen Nacht. 5 Stunden gekrampft und nicht einmal etwas gefangen. Weißt du, Andreas, alles zusammen für die Katze, die Blamage von den anderen Fischen. Aber wenn du weißt, wo der Messias ist, dann kommen wir natürlich schon schauen. Da bin ich aber gespannt drauf. Der Andreas hat Simon Petrus zu Jesus geführt. Eine grosse Schar von Menschen hat sich um Jesus umgedrängt. Seine Worte haben sie angezogen. Der Petrus war am Ufer, nach bei seinem Boot. Plötzlich sieht der Petrus, dass Jesus auf sein Boot zukommt und zu ihm sagt: Simon Petrus, die Menschen drängen auch. Sie werden mir alle zuhören. Da geht ein bisschen raus. Ein bisschen weg vom Ufer. Dass alle Leute mich verstehen. Natürlich, Meister. Steig noch ein. Jetzt hat Jesus vom Meer aus zu all diesen Menschen geredet. Sie haben ihm zugelassen. Oder fischte Simon Petrus im Boot. Als er aufgehört hat zu reden, da hat er Simon Petrus angeschaut. Fahr raus aufs Meer! Der Terra, was tief ist, der führt das Netz aus. Ab ins Wasser. Du willst einen guten Fang machen. Was? Ich soll nochmal zurückgehen? Aufs Meer? Nochmal mein Netz auswerfen? Jetzt? Am heiter hellen Tag. Meine Fischerkameraden lachen mich doch aus. Doch, du Herr, sagst es. Oh, Verstand und Erfahrung sprechen dagegen, dass jetzt könnte Fisch ins Netz gehen. Doch du, Herr, gibst dein Segen, dass ins ganze Netz wohl kann fahren. Dass ins ganze Netz wohl kann fahren. Mit Verstand. Siehst mich in Glauben, du weisst, was mein Innere sagt. Doch Herr, jetzt möchte ich vertrauen, du mit dir deine Freude und Leid. Und mit dir deine Freude und Leid. Das ist ja unglaublich! Das ist ein Wunder! So viel Fisch haben wir so lange im Leben noch nie gefangen. Netz ist schwer geworden. Fisch! Fisch! Fisch, wo du herschaust! Netz wollten verreissen. Ja, Petrus, es ist ein Wunder. Mitten am Tag. Netz voll Fisch. O Herr, mein Gott, das kommt von dir. Mein Gott, mein Herr und mein Gott, was bin ich von dir? Ich habe nicht geglaubt, ich habe zweifelt. Herr, ich kann nicht mehr länger bei dir bleiben. Herr, geh weg von mir. Ja, Herr, ich komme mit dir. Ich komme mit dir, Herr, wohin du gehst. Ich bleibe bei dir Tag und Nacht. Ich mache für dich alles, was Herr, gib mir dafür deine Kraft. Im Herbst für ihn eine grosse Kraft. komme ich zu dir, Herr Jesus, lenk. Mein Leben hast du fröhlich gemacht, du hast mir Frieden geschenkt. Herr, ich hab spürt beim ersten Blick, dass du mir deine Liebe zeigst. Und jetzt erweis es ganz bestimmt, dass du es gut mit mir meinst. Thank you. haben ihm zugelassen. Der Tag ist am Abend zugegangen. Da sind die Jünger zu Jesus gekommen und haben gesagt: Herr, wir sind an einem ganz abgelegenen Ort. Der Tag ist um und es wird Abend. Lass die Menschen jetzt von dir gehen. Sie haben grossen Hunger. Sie sollen über die umliegenden Höfe gehen und sich in den Dörfern Brot laufen. Sie haben ja nichts gebissen und doch müssen sie zu essen haben. Also lass gehen. Das ist nicht nötig. Gebt es dir ihnen zu essen. Was? Sollen wir das können? Nein, doch gar nicht so viel. Sollen wir so viel Brot kaufen, dass 5'000 Menschen satt werden? Wir haben doch nur ganz wenig Geld. Das ist doch gar nicht möglich. Stell dir das vor. Wie haben wir nichts als 5 Brot zu sehen ist? Wie soll das leben? 5'000 Hungrige in unserer Länge? Nein, das reicht nie. Menschen, sie bei Jesus unterfahren, was er keine begleitet. Versprochen, uns gar nie zu verlassen. Sie werden die Traum, die ich schicke, Jesus hat die Macht, sogar über den Sturm und über das Meer. Oder Petrus musste staunen und war beeindruckt von Jesus. Und doch hat ihm eine Zeit später gerade wieder auf dem Meer der Glaube gefehlt. Die Jünger waren ohne ihn in einem Schiff auf dem Meer. Plötzlich kam ein Wind auf. Da hat die Wellen immer höher und wilder getrieben. Das Schiff ist in Not gekommen. Die Jünger haben mit den Rudern gegen die Wellen und gegen den Wind gekämpft. Sie waren allein auf dem See, in der dunklen Nacht. Da ist plötzlich Jesus zu laufen. Über das Wasser, durch einen starken Wind. Die Jünger haben ihn gesehen, aber sie haben ihn nicht gekannt. Sie haben geschrien in ihrer Angst. Herr, schaut, ein Mensch, ein Geist. Du, Herr, du bist es. Wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Sag, dass ich kommen soll. Simon, Petrus, komm zu mir. Der Petrus ist aus dem Schiff gestiegen. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Er hat zuerst nur auf Jesus geschaut. Doch der Wind war stark. Ein starker Wind und wilde Wellen. Plötzlich ist er entflüpft. Er hat nicht mehr auf Jesus geschaut. Er hat Angst gehabt. Er hat zweifelt. Und darum ist der Petrus langsam ins Wasser gesunken. Petrus, du bist nicht Yeah. Du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott, der verheißte Messias. Simon Petrus, du darfst dich freuen. Das Wissen ist nicht von dir. Das hast du von meinem Vater im Himmel. Und ich sage dir, du darfst für immer Petrus heißen. Das heisst, Fels. Auf den Felsen, wo die meine Kirche mein Reich bauen. Du liebst mich, du kennst mich, du hilfst mir wieder auf. Du drehst mich, du rufst mich, du willst mich brauchen in deinem Reich. Du liebst mich, du kennst mich, du hilfst mir wieder auf. Du drehst mich, du rufst mich, du willst mich brauchen in deinem Reich. Du liebst mich, du kennst mich, du hilfst mir wieder. Du drehst mich, du rufst mich, du willst mich brauchen in deinem Reich. Später hat Jesus seine Jünger zusammengerufen und hat zu ihnen gesagt, aber wir alle wollen doch mit dir gehen. Wir alle wollen doch zu dir stehen. Wir wollen deine Worte weitergeben. Alle Menschen sollen die Botschaft erfahren. Und wenn die Menschen nicht glauben? Und wenn uns Menschen anfechten, wenn wir von dir erzählen? Was sollen wir dir sagen? Wir müssen nicht Angst haben vor den Menschen. Auch nicht Angst vor ihnen zu mir stehen. Gott gibt euch Kraft und all die richtigen Worte. Thank you. letzten Abendmahl gefeiert. Er hat das Brot genommen, gedankt und gesagt, Nehmen, essen, das ist mein Leib. Jesus hat den Kelch genommen, gedankt und gesagt, Trinket alle daraus, das ist mein Blut. Und nachher sind die Jünger mit Jesus aus Jerusalem rausgegangen zum Ölberg. Dort hat Jesus zu ihnen gesagt, Noch in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Herr, ich nicht. Nie werde ich dich verlassen. Nie. Herr, auch wenn ich mit dir müsste sterben, ich verleugne dich nicht. Nie. Ich komme mit dir, Herr, wohin du gehst. Ich bleibe mit dir Tag und Nacht. Ich mache für dich alles, was du sagst. Herr, gib mir dafür deine Kraft. Im Herz für dich eine grosse Kraft, wo mich zu dir, Herr Jesus, lenkt. Mein Leben hast du fröhlich gemacht. Du hast mir Frieden geschenkt. Herr, ich habe gespürt beim ersten Blick, dass du mir deine Liebe zeigst. Es ist ganz bestimmt, dass du's gut mit mir meinst. Ich weiss nicht, was du sagst. Nein, ich kenne den Menschen nicht. Ich schwöre es, ich kenne den Menschen nicht. Yes. sei zu mir ja. Jesus, warum hast du mich nicht verlassen? Jesus, warum hast du mich nicht verlassen? Jesus, ich kann das nicht verstehen. Du hast für mich das Leben gelassen. Du hast für mich das Leben gelassen. Du liebst mich, du trägst mich, du hilfst mich in der Ruhe. Du trägst mich, du rührst mich, du hörst mich. Oh! Plötzlich ist es ganz finster geworden. Da hat Jesus gesagt, Thank you. Auftrag von Jesus ernst genommen. Jesus hat zu ihnen gesagt, ich bin schon 40 Tage mit euch auf der Erde gewesen. Jetzt aber gehe ich zurück zu meinem Vater. Herr, du kannst uns doch nicht allein zurücklassen. Bleib bei uns. Bleib immer bei uns. Ich kann nicht bei euch bleiben. Trotzdem lasse ich euch nicht allein. Ihr bekommt die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist Gottes Kraft für die Menschen, die an ihn glauben. So ist es eingetroffen. Auf die Jünger ist der Heilige Geist gekommen. Sie haben die Kraft von Gott gespürt. Es war ein grosses Wunder. Jetzt ist er im Himmel und wird wiederkommen auf die Erde, wenn es seine Zeit ist. Glaubt, dann werdet auch ihr die Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Thank you. Sie haben die Kraft den Menschen weitergegeben. Ja, sie haben sogar können Wunder tun. Ich war ja schwach und ich habe versagt. Jesus hat mir aber immer wieder aufgeholfen. Wir alle können immer wieder seine Kraft verspüren, wenn wir dazu bereit sind. Wenn wir immer fest daran denken, was Jesus für uns da hat. Was er für uns gelebt hat, gelitten hat und gestorben ist. Dass er auferstanden ist und weiterlebt für uns alle. Gerade jetzt, in dieser Weihnachtszeit, denken wir wieder mehr an den Jesus von Nazareth. Wo zu Bethlehem, im Stall, in einem Futterkrippli auf die Welt ist gekommen. An Weihnachten hat er Licht in unsere Welt hineingetragen. Wir müssen aber das Licht sehen und spüren. Ja, wir alle wollen heute das Licht in uns aufnehmen und es weitergeben. Allen kranken und traurigen Menschen. Allen, die noch müssen Hunger leiden. Allen, die noch Waffen in der Hand haben. Allen, die noch ein Heil und Geborgenheit suchen. Allen Politikern. Oh. Menschen plagen.